Pressemitteilung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Statement zur Spitzenkandidatenwahl der Grünen. Wir freuen uns sehr, dass sich die Grünen auf basisdemokratische Grundsätze besinnen, kommentiert Joachim Paul, Vorsitzender der Piratenfraktion im Landtag NRW, das Vorhaben der Grünen, ihre Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2013 in einer Urwahl zu bestimmen. Die Piraten gehen schon seit langem noch einen Schritt weiter. Wir entwickeln auch alle unsere Inhalte basisdemokratisch, erklärt Paul und ergänzt, bei uns wird Basisdemokratie allerdings nicht von oben verordnet. Auf www.antragsfabrik.de beispielsweise können Bürger und Parteimitglieder Antragsentwürfe für große und kleine Anfragen an die Piratenfraktion NRW stellen und mit anderen Piraten und politisch Interessierten diskutieren. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung die Piratenfraktion im Landtag NRW, Simone Nissen, Pressereferentin. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.